Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 1 Uhr mit Ronald Lessig. Berlin plant ab 1. Oktober als erstes Bundesland eine selbstfinanzierte Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket. Das hat die regierende Bürgermeisterin Giffey nach einer Klausurtagung des rot-rot-grünen Senats angekündigt. Martin Seiler mit den Einzelheiten. Wie viel das neue lokale Ticket kosten wird, ist noch offen. Man hoffe, dass der Bund zügig eine ab 2023 bundesweit geltende und einfache Lösung für die Tarife im ÖPNV erarbeitet. Bis dahin wolle Berlin eine temporäre Lösung für die Monate Oktober, November und Dezember umsetzen, hieß es. Giffey bezifferte die Kosten für 3 Monate auf rund 300 Millionen Euro. Die Verkehrsminister der Länder hatten den Bund auf ihrer Sonderkonferenz in Bremen aufgefordert, einen möglichen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket zu realisieren und vollständig zu finanzieren. In Deutschland soll zum Jahreswechsel eine Wohngeldreform in Kraft treten. Das hat Bundeskanzler Scholz auf einer SPD-Veranstaltung in Cuxhaven angekündigt. Er sagte, der Anspruch werde auf mehr Menschen ausgedehnt. Außerdem würden künftig die Heizkosten mit einberechnet. Scholz versprach außerdem steuerliche Entlastungen, auch für Rentner und Studierende. Zum Jahreswechsel werde auch das Bürgergeld eingeführt. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Schwarze fordert einen Rettungsschirm für medizinische Einrichtungen, die wegen hoher Energiepreise in eine Notlage geraten. Dem Westfalenblatt sagte er, wenn diese Infrastruktur zerstört werde, lasse sie sich nicht innerhalb von 10 Jahren wieder aufbauen. Viele Einrichtungen hätten sich schon an ihn gewandt, weil sie die Preise nicht mehr zahlen könnten. In Marl sind am Abend die begehrten Grimme-Preise verliehen worden. Sie gingen an 16 Produktionen und Medienschaffende, darunter die Schauspieler Bjarne Mädel und Anke Engelke, sowie die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf. Die Grimme-Preise gelten als wichtigste Auszeichnung der Fernsehbranche in Deutschland. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Freiburg am späten Abend gegen Bochum gewonnen. Die Partie endete mit 1:0. Detlef Lindner berichtet. Letztendlich gewinnt der SC Freiburg verdient durch einen Grifo-Treffer kurz nach der Pause. Bochums Riemann hatte einen Elfmeter verschuldet, hielt Grifos Elfmeter anschließend und auch den ersten Nachschuss. Den zweiten Nachschuss versenkte Grifo dann. Bochum hielt gegen einen druckvollen Sportclub gut mit, aber Freiburg holt mit vielen erspielten Torgelegenheiten seinen 3. Saisonsieg und Bochum steht zum 4. Mal in der Spielzeit ohne Punkte da. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten und Süden heftige Schauer und Gewitter, teils Starkregen. Lokal Unwettergefahr mit Überschwemmungen und Überflutungen. Im Westen trocken bei 19 bis 12 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Regen, örtlich Unwetterpotenzial. Sonst wird es wechselnd bewölkt sein mit Sonnenschein bei 20 bis 27 Grad. Die Zeit, es ist 1.03 Uhr. Hier, Verkehr. Wir legen los mit der A3, das ist Linz Richtung Passau. Zwischen Pocking und Passau Süd 2 Kilometer Stau. Die 4 Köln Richtung Aachen ist zwischen Weißweiler und Eschweiler Ost nach einem Unfall dicht. Dann die 24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Parchim und Neustadt Glewe nach einem Unfall gesperrt. Die 57 Krefeld-Köln ist zwischen Krefeld-Oppum und dem Kreuz Meerbusch wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis Montagmorgen dicht. Und die 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden, die ist am Nordwestkreuz Frankfurt in der Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt. Versteht ihr das noch? Ich nicht, aber ihr müsst ja da langfahren. Wegen einer Baustelle bis 6 Uhr gesperrt. Umleitung gibt's. Gute Fahrt! Die junge Nacht der ARD. Also jetzt nochmal, also haltet mich für doof. Ja, tut ihr vielleicht. A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden. Am Nordwestkreuz Frankfurt ist die Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt. Da blickt doch keiner durch. Aber hey, wenn ihr da langfahrt und das verstanden habt, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr die nächsten 5 Stunden hier versteht, dann seid ihr richtig gut. Ich bin Lara Heinz und das wird wild, hoffentlich, wenn ihr dranbleibt. But I think you do. So I cry and I pray and I beg. Until the night is over. until the night is over. Die junge Nacht. Die junge Nacht der ARD. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So on time. Ihr alle nicht wisst, ne? Das bin ich. Das Gefiedel hier bei David Guetta am Ende, das hab ich. Hat er mich angerufen, hat gesagt, Lara, kannst du mir was fiedeln? Ich brauche das für meinen Song Dangerous. Wo ich gesagt, David Guetta, gar kein Problem. Schicke ich dir rüber. Fake News in der Jungnacht der ARD ist 1.13 Uhr. Hello, na? Wie geht's euch denn? Was macht denn das Leben? Und überhaupt und sowieso? Ich mache hier mal wieder Aushilfe kurz und wurde auch schon erkannt von, ja natürlich, Stammhörer Yannick aus Euskirchen hat schon geschrieben, endlich ist die Mutter der jungen Nacht wieder da. Wobei man mittlerweile eigentlich vielleicht das korrigieren müsste und sagen müsste, die Oma. Weil dadurch, dass ich nicht mehr oft Nachtschichten mache, frage ich mich jetzt um 1:15, wie das gehen soll hier bis um 6. Aber hey, man wird unterhalten, weil in diesem Fall jetzt gerade kommen Falschfahrer rein. Und dann hat man was zu tun, zu erzählen. Vorsicht, auf der A92 München-Deggendorf, Höhe Freising Süd, kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Also dann müsst ihr jetzt ganz rechts fahren und nicht überholen. Es gibt einen Falschfahrer auf der A92, Vorsicht da, München-Deggendorf. Der ist Höhe Freising Süd unterwegs. Ihr fahrt ganz rechts, ihr überholt nicht und wenn der weg ist, sage ich gleich Bescheid. So. Und wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Weiß ich nicht. Aber finde ich auch schon wieder geil, weil müsst ihr euch so vorstellen, wenn hier ein Falschfahrer reinkommt, dann leuchtet das ganze Studio, blinkt dann blau. Das hatten wir hier vor Jahren schon mal. Es blinkt blau und wenn man den dann vorgelesen hat, den Falschfahrer, hört es eigentlich wieder auf. Tut's jetzt gerade nicht. Betet für mich, dass es das gleich tut. Sonst kriegen wir richtig Spaß hier bis um 6. Wenn ihr teilhaben wollt, ihr wisst, wie es geht, ne? 0221 56789 111. Schickt ihr einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Es kann was Gescheites sein. Aber es kann auch was im Lara Heinz-Style sein. Kein Problem. Hello, bye bye. Don't need you with me tonight. All good, all fine. If I was you, then I was dead. A thousand miles. Taro und Markus und Fritz und wie sie alle heißen hier, Kollegen in der Jungen Nacht. Wenn die alle nicht können, so wie heute, dann darf ich auch noch mal. Dann bin ich auch noch mal am Start und freue ich mich, dass ihr mit dabei seid. Und dann freue ich mich besonders, wenn so Sprachnachrichten reinkommen, wie die jetzt gerade hier von dir. Liebe Grüße. Also liebe Lara, ich setze da noch gerne einen drauf. Thomas Gottschalk ist der King der großen Samstagabendshows. Harald Schmidt ist der King der großen Late-Night-Shows und du bist die beste Aushilfe, die man sich überhaupt für die junge Nacht vorstellen kann. Danke. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Running through my veins. Oh, I've been feeding myself good.

das Ende, wo der so komisch stöhnt, ne? The Weeknd. So, jetzt haben wir, was haben wir denn? 13:30. Wir machen hier kurz Verkehr, Verkehr. Da gibt es nach wie vor den Falschfahrer. Vorsicht auf der A92, das ist München-Deggendorf. Der kommt euch zwischen Unterschleißheim und Isarau-Ost entgegen. Also nach wie vor rechts fahren, nicht überholen. Ich sag, wenn der vorüber, weggedingst ist von der Polizei. So, ihr wisst, was ich meine. Die 4 habe ich Köln Richtung Aachen, die ist zwischen Weißweiler und Eschweiler-Ost nach einem Unfall gesperrt. Die 24 Berlin Richtung Hamburg ist zwischen Parchim und Neustadt-Glewe gesperrt. Die 57 Krefeld-Köln ist zwischen Krefeld-Oppum und dem Kreuzmeer-Busch wegen Bauarbeiten bis Montag gesperrt. Die 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden am Nordwestkreuz Frankfurt, da ist die Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt bis 6 Uhr gesperrt. Dann die B2 Weilheim-Mittenwald, die ist zwischen Hechendorf und Eschenlohe in beiden Richtungen wegen Hochwasser gesperrt. Ja, und dann kommt hier gerade die Endwarnung für die A92. Der Falschfahrer München-Deggendorf ist focht. Könnt ihr euch entspannen. Das soweit von mir. Gute Fahrt. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Ich habe das Gefühl, dass ich schreie. Liegt vielleicht einfach daran, dass meine Ohren halt auch vielleicht älter werden? I don't know. Vielleicht hat sie mich da aber auch gekriegt. Passt auf. Richtig krasse Story. Ich hatte vorhin in meiner Küche eine Mücke. Da hat die sich so hingesetzt auf die weiße Fläche von der Küche. Und die hatte Tigerbeine. Die waren schwarz-weiß. Habe ich gegoogelt. Zack, hatte ich in Wuppertal hatte ich eine Tigermücke in meiner Küche. Und eigentlich bin ich ja Tierfreundin, aber da wollte ich kurz die klatschen. Da ist sie durchs offene Fenster wieder entwichen. Und dann bin ich vielleicht so doof gewesen und habe Tigermücke mal gegoogelt. Lass das. Googelt nicht die Tigermücke, okay? Alles, was da steht, ist wirklich, ist bestimmt alles nur Panikmache. Dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it. Cry. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Entschuldigung. I'm only human, do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Wer macht das nicht am Ende von diesem Song? Don't put your blame on me. 1:37 Uhr, hier ist Junge Nacht. Hello, na? Felix schreibt über die 0221 567 89 111. Grüße zu dir ins Studio, Lara. Ich wünsche dir eine schöne junge Nacht. Merci und hier gleichfalls. Bisher ist ganz okay. Wenn es so bleibt, macht's wie Felix und gestaltet diese Sendung bis 6 Uhr mit mir zusammen, indem ihr euch halt einfach reinmeldet. Nummer sage ich jetzt nicht nochmal, kann man das auch googeln, ne? Reingemeldet hat sich auch, wer war es denn? Timo. Timo hat, glaube ich, geschrieben. Ab und zu rufe ich dann halt auch mal durch. Ist gefährlich für euch, aber der hat selber Schuld dann auch, ne? Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Oh, du weißt schon, dass ich es bin, ne? Ja, ich habe es jetzt gerade gesehen. Ach so, ich habe gedacht, oh, ist das laut bei dir, Junge. Ja, weil ich gerade im LKW sitze. Was haben wir denn, ein 40-Tonner oder was? Genau. Ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nur, dass es 40-Tonner gibt. Was gibt es denn sonst noch? Es gibt noch 15-Tonner, 7,5-Tonner. Ach, das ist nichts für uns. Ja, eben. Okay, Timo, pass auf. Du, das ist wirklich sehr laut bei dir. Wir machen das so, du schreibst mir nochmal, wenn du irgendwann mal Pause machst, dann rufe ich nochmal durch, okay? Ja, okay. Alles klar. Mach's gut. Bis später, tschüss. Ja, bis später, ciao. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just say.

Michael, ich glaube, es hackt. Also, wer mich gut kennt, der weiß auch genau, wie er mich provozieren kann hier in der jungen Nacht. Ne? 1.48 Uhr und er ist schon Stammhörer. Michael schreibt, schöne Grüße aus der Voreifel und eine angenehme junge Nacht dir. Ich mache mir jetzt noch einen netten Abend mit Disney Plus und McDonald's. Ja, fuck you, als wenn, nee, machst du nicht. Also ja, du kannst gerne was essen, aber du machst doch jetzt hier irgendwie, du guckst doch jetzt nicht Fernsehen. Du bleibst schön hier dabei, mein Freund, bis 6 Uhr, das erwarte ich. Sonst krieg ich richtig einen Hals. I'm so tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, oh. So tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, oh. Party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love to our song. I, oh I, yeah, hate it, taking the shot 'cause I can't take it. I don't think that they make anything that strong, so I hold on. I, oh I, yeah. I'm so tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, oh. So tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, oh. Killing my lonely nights with strangers. And when they leave, I go back to us all. I hold on. I, oh, I. Hurts like heaven, lost in the sound. Buzzcut season, like you're still around. Can't unmiss you, and I need you now. Yeah, I. I'm so tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, oh. So tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, oh. I'm so tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home. Die junge Nacht. You only say you love me when you're high. It's like we go through the same shit every night. Oh I. You always swear that it's gonna change, but it never does. I could bite your tongue. Like I got a-

answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.